بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وعلى ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Alles so gebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an unserem Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam, dem letzten aller Propheten und edelsten aller Gesandten. Wir bezeugen, dass er die Botschaft Allahs übermittelt hat und dass er das ihm anvertraute Gut ausgehändigt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen und ihm die höchste Stufe bei Allah tabarak ta'ala bescheren, al-Maqam al-Mahmud, die lobenswerte Stellung. Meine lieben Geschwister, wir befinden uns heute am 3. April 2022, was dem zweiten Tag von Ramadan entspricht, des Jahres 1443. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Gnade erwiesen, diesen Monat erleben zu dürfen. Allah tabarak wa ta'ala öffnet in diesem Monat die Türe seiner Barmherzigkeit. Er gibt uns die Möglichkeit, uns zu reinigen von unseren Sünden. Er gibt uns die Möglichkeit, bei ihm im Rangstufen aufzusteigen. Er gibt uns die Möglichkeit, seine Zufriedenheit mit den besten Taten zu erlangen, nämlich mit denjenigen, die er uns auferlegt hat. Und zu diesen gehören ganz besonders, zu diesen gehört ganz besonders das Fasten im Monat Ramadan. Das Fasten im Monat Ramadan ist eine Säule der Religion, und da sie auch so von großer Bedeutung ist, ist auch dementsprechend die Belohnung entsprechend. Und umgekehrt genauso. Da sie so von großer Bedeutung ist, ist die Gefahr und die Warnung davor, diese Säule zu vernachlässigen, erheblich. Möge Allah tabaraka ta'ala uns den Erfolg verleihen, diesem Monat gerecht zu werden. Entweder dadurch, dass wir ihn fasten, weil wir dazu imstande sind, oder indem wir die entsprechende Ersatzleistung leisten für diejenigen Menschen, die nicht dazu sind, imstande sind zu fasten. Und all dies sind Ausdrücke der Barmherzigkeit Gottes, dass er demjenigen, der nicht imstande ist zu fasten, eine Ausweichmöglichkeit gegeben hat, um auch die Belohnung Allahs Azza wa Jal zu erlangen. Und damit wir auch dankbar sind für die Gnaden, die er uns erwiesen hat, allen Gnaden voraus, die Gnade des Islam, die Gnade des Iman, aber auch besonders die Gnade der Gesundheit. Denn ohne diese beiden wäre es für uns schier unmöglich, eine Ibadah zu vollziehen. Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala beim Fasten das Unterlassen einer Tat zu einer Wohltat gemacht hat. Denn bei allen anderen Ibadat müssen wir etwas tun, aber hier müssen wir einfach etwas unterlassen, und Allah Azza wa Jal, derjenige, der von unserem Fasten nichts hat, derjenige, dessen Reichtum nicht größer wird, dadurch, dass wir fasten, und dessen Gewaltigkeit nicht abnimmt, wenn wir das Fasten unterlassen. Fahr Gott sei Dank, alles so gebührt Allah, der uns zu Muslime gemacht hat, uns den rechten Weg geleitet hat. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns in einem Zustand zu sich nimmt, in dem er mit uns zufrieden ist. Meine lieben Geschwister, der Monat Ramadan ist eine Möglichkeit für uns, Allah subhanahu wa ta'alas Zufriedenheit zu erlangen. Und dies gilt oder dies ist durch verschiedene Taten möglich, allen voran das Fasten an sich. Und dass man das Fasten nicht nur damit verbindet, das Essen und Trinken zu unterlassen und alles, was zur Annullierung des Fastens führt, sondern auch, indem man das Fasten bewahrt vor allen möglichen Sünden, die es beeinträchtigen könnten. Meine lieben Geschwister, heute inshallah ta'ala, nach dieser kleinen Einführung, möchten wir uns dem eigentlichen Thema widmen. Und zwar lesen wir gemeinsam dieser Lesestunde aus dem ersten Band, ersten Fiqh-Band über die Reinheit. Und nachdem wir die ersten drei großen Kapitel behandelt haben, und in diesen ersten drei großen Kapiteln ging es nach der Einführung ging es um die Wasserarten und dann um die Wassergefäße und um die Verrichtung der Notdurft und die Fitra-Handlungen. Ja, Notdurft und die Fitra-Handlungen. Also danach ging es um Al-Wudu. Heute möchten wir uns in Scha'ata'ala mit dem Thema des Wudu beschäftigen. Und dazu lesen wir bi'idhnillahi tabaraka ta'ala aus dem Buch gemeinsam. Wudu, Gebetswaschung, sprachliche Bedeutung. Wudu kommt sprachlich gesehen vom Wort wada'ah. Wada'ah, was Schönheit, Sauberkeit bedeutet. Die Körperteile, die man beim Wudu wäscht, werden am Tag der Auferstehung erstrahlen. Wudu wird in der arabischen Sprache für Waschung verwendet. Unter Wudu, also nicht Wudu, sondern unter Wudu, mit der Fetha auf dem Wau, versteht man das Wasser, das man beim Wudu benutzt. Also Wudu ist sozusagen der Vorgang, das sich waschen oder die Waschung. Und Wudu mit Fetha auf dem Wau ist das Wasser, das wir für den Wudu verwenden. Wenn wir also hören, dass in einem Hadith dem Propheten sallallahu sein Wudu gebracht worden ist, dann meint man damit das Wasser, mit dem er sich dann wäscht. So viel zur sprachlichen Bedeutung. Die religiöse Bedeutung: Wudu ist die Waschung und Benetzung bestimmter Körperteile nach vorgegebener Reihenfolge. Wudu ist die Waschung und Benetzung. Warum? Weil wir haben beim Wudu nur einmal beides. Wir haben das Waschen der Hände, des Gesichtes und der Füße, aber wir haben die Benetzung des Kopfes. Bestimmter Körperteil nach vorgegebener Reihenfolge. Nach manchen Gelehrten gehört auch die Niyyah, die Absicht, zum Wudu-Vorgang. Als ein Ikhtilaf unter den Ulama ist die Absicht ein Teil des Wudu-Vorgangs, dann ist es sozusagen eine Säule des Wudu, ein Bestandteil des Wudu. Oder ist die Absicht eine Voraussetzung und geht dem eigentlichen Wudu-Vorgang voraus. Und wie wir sehen werden, ist die Niyyah, die Absicht, tatsächlich eine Voraussetzung und kein Bestandteil des Wudu. Aber dazu später, inshallah. Mit der Waschung bestimmter Körperteile sind das Gesicht, die Hände und die Füße gemeint. Unter Benetzung versteht man das Streichen mit der feuchten Hand über einen derjenigen Körperteile, die man, statt sie zu waschen, auf diese Weise benetzen darf. Das ist im Normalfall der Kopf. Das heißt also, das Benetzen, darunter versteht man natürlich, dass man seine Hand feucht macht und dann über etwas streicht. Das ist normalerweise der Kopf beim Wudu-Vorgang. Aber warum normalerweise? Weil es gibt ja auch Situationen, in denen man auch benetzt über andere Körperteile, die nicht der Kopf sind. Wie zum Beispiel, wenn man Socken trägt, dann streicht man über die Socken. Oder wenn man zum Beispiel eine Wunde hat, die man nicht waschen kann, dann wäre die nächste Möglichkeit, dass man darüber streicht. und so weiter. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Die Gesetzlichkeit. Wir müssen also erstmal beweisen, dass der Wudu tatsächlich eine Ibadah ist. Die Gelehrten sind sich über die Gesetzlichkeit des Wudu einig und auch darüber, dass er ein Schart für die Gültigkeit des Salah ist. Ein Schart, also eine Bedingung. Und gemeint ist hier eine Bedingung, also auf Arabisch Schart oder Schart Siha, sagt man. Bedingung für Gültigkeit. Denn es gibt ja auch Bedingungen für Vollkommenheit. Und der Beweis dafür ist, dass Allah Azza wa Jal sagt im Koran Karim, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل Entschuldigung, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Das heißt, sinngemäß übersetzt, oh, die ihr glaubt, gemeint ist, oh, die ihr an Allah und seine Gesandten glaubt, wenn ihr euch zum rituellen Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen, streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Surat al-Ma'idah, Surah 5, Vers 6. Dieser Vers verpflichtet die Muslime, sich vor dem Salah rituell zu waschen. Allah Jalla Jalaluhu macht uns hier klar, welche Körperteile wie weit zu waschen und welche zu bestreichen sind. Masih. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verdeutlichte uns durch Wort und Tat, wie der Wudu in vollkommenster Weise durchzuführen ist. Die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurden danach darüber befragt und überlieferten uns den Wudu genau so, wie ihn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vollzog. Sie machten ihn sogar oft dem jeweils Fragenden direkt vor. Dies ist eine der besten Arten, jemandem etwas beizubringen. Der Wudu wurde den Muslimen gemäß der richtigeren Ansicht am Morgen nach der Himmelsreise auferlegt. Gemeint nach der Himmelsreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam in das höchste Himmelreich. 4.4. Die Belohnung für den Wudu. Allah Jalla Jalaluhu wird den Muslim für den Wudu belohnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam vollzog einst den Wudu und sagte anschließend: Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wer den Wudu so ähnlich vollzieht wie ich und danach zwei Rak'a verrichtet und sich währenddessen nicht ablenken lässt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Ebenso sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, was ist damit gemeint, ihm werden seine gesamten Sünden vergeben? Das bedeutet wortwörtlich, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, ihm werden seine vergangenen Sünden vergeben. Insofern ist darin ein Ansporn für jeden Menschen, der, wenn er eine Sünde begangen hat, diesen Hadith in die Tat umzusetzen. Aber nur derjenige ist erfolgreich, den Allah Azza wa Jal gutes Gelingen beschert. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls: Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayubligh aw fayusbighu al-wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwab al-jannati ath-thamaniyah yadkhulu min ayyiha sha'. Jedem, der den Wudu vollständig durchführt und dann sagt: Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist, dem werden die 8 Tore des Paradieses geöffnet, sodass er sich aussuchen darf, durch welches er eintreten möchte. Und das zeigt auch, dass nicht nur Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yawm al-qiyamah durch von allen 8 Toren gerufen werden wird. Des Weiteren hat Allah im Vers über den Wudu diejenigen, die den Wudu durchführen, als Gläubige angesprochen. Darin liegt ein weiterer Beleg dafür, dass der Iman sich nicht nur aus dem Glauben und den Aussagen zusammensetzt, sondern dass auch die Taten dazugehören. Noch einmal zur Verdeutlichung: Allah Azza wa Jalla sagte: Ya ayyuhalladhina amanu. Das heißt, oh, die ihr glaubt an Allah, seine Engel, seine Gesandten, den Tag der Auferstehung, die göttliche Vorherbestimmung und so weiter, die ihr glaubt an alles, woran ihr zu glauben habt. Und dann ordnet uns Allah Azza den Wudu an. Und das bedeutet, der Wudu ist ein Zeichen des Iman. Das heißt, wer auf den Wudu achtet, wer auf Wudu achten kann, bedeuten, dass er immer, wenn es Salah ist, Wudu macht. Oder dass er immer Wudu hat. Das heißt, jedes Mal, wenn er den Wudu verliert, macht den Wudu neu. Diese Person ist ein gläubiger Mensch bei Allah Azza wa Jalla. Das ist ein Zeichen seines Glaubens, ein Zeichen, dass er kein Heuchler ist, ein Zeichen, dass er ein Muslim ist, ein Zeichen, dass in seinem Herzen tatsächlich Iman ist. Warum? Wegen dem Vers. Und weil auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam dementsprechend gesagt hat, la yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Nur ein Gläubiger achtet darauf, stets den Wudu zu haben. Das ist die Aussage desjenigen, der nur die Wahrheit spricht, alayhi salatu wassalam. Und wenn er sagt, dass derjenige, der auf den Wudu achtet, gläubig ist, dann ist das auch so. Wer also ein vollkommener Gläubiger sein will, muss auf seinen Wudu achten. Aus diesem Hadith kann allerdings nicht abgeleitet werden, dass jemand, der dies nicht tut, oder dass jemand, der dies nicht tut, nicht gläubig ist. Wer also ein Gläubiger sein will, muss auf sein Wudu achten. Aus diesem Hadith kann allerdings nicht abgeleitet werden, dass jemand, der dies nicht tut, so muss es heißen, da fällt das Wort nicht, ja. Könnt ihr bei euch ergänzen auch. Jemand, der das nicht tut, nicht gläubig ist. Das ist wichtig, dass die umgekehrte Schlussfolgerung ist nicht korrekt. Der Prophet sagt, wer auf den Wudu achtet, ist gläubig. Umgekehrt, wer nicht auf den Wudu achtet, ist nicht gläubig. Diese umgekehrte Schlussfolgerung ist nicht korrekt oder wir sagen, sie ist nicht ganz korrekt. Warum? Weil wir können sagen, wenn jemand zu 100% auf den Wudu achtet, dann ist er ein Gläubiger. Das ist zweifellos der Fall. Das heißt, er betet, er achtet immer auf den Wudu. Und er macht es ja nicht, außer wenn er daran glaubt. Aber umgekehrt, wer nie auf den Wudu achtet, ist auch kein Gläubiger. Passt eigentlich auch, richtig? In seiner absoluten Aussage. Warum? Weil das ist der Kafir. Der Kafir macht nie Wudu und betet nie. Also ist er ungläubig. Aber der Gläubige, der macht immer irgendwann mal Wudu, weil er betet ja. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Wer 24 Stunden am Tag mutawaddi sein will, mutawaddi bedeutet Wudu zu haben. Wer 24 Stunden am Tag mutawaddi sein will, muss als mutawaddi einschlafen. Jedes Mal, wenn man den Wudu verloren hat, erneuert man ihn. Umgekehrt bedeutet der Hadith, wer nicht auf sein Wudu achtet, dessen Iman ist unvollständig, klar. Aber wenn die Taten zum Iman gehören und zum Iman gehört es immer Wudu zu haben, dann ist das Teil der Vollkommenheit. Wenn man es weglässt, dann ist es mangelhaft. Dann ist ein mangelhafter Iman. Der Prophet ﷺ sagte auch, man tawadda'a فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Guckt euch diese besondere Belohnung des Wudu an. Wer den Wudu auf die beste Art und Weise verrichtet und dann hinausgeht, um zur Moschee zu gehen und dort vorfindet, dass die Leute schon gebetet haben, dem wird Allah dann dieselbe Belohnung geben wie jemandem, der beim Gebet anwesend war. Sie erhalten dadurch nicht weniger Belohnung. Kommen wir zur Absicht, die Niyya. Die Niyya ist an sich ein großes Thema in Bezug auf den Wudu und beinhaltet mehrere Unterpunkte. Dabei geht es darum, die Absicht zu fassen, den Wudu durchzuführen. Führt jemand den Wudu durch, um sich abzukühlen oder nur oberflächlichen Schmutz wegzuwaschen, so ist dieser Wudu Fasid. Diniyah ist ein Schart, ist also Bedingung. Schauen wir uns das genauer an. Ein Schart, Plural ist Schurut, ist eine Bedingung, durch deren Unterlassung die Ibadah fasid wird. Ein Schart ist eine Bedingung, durch deren Unterlassung die Ibadah fasid wird. Zum Beispiel beim Salah ist der Wudu Bedingung. Wer kein Wudu hat, dessen Ibadah ist fasid. Gemeint ist das Wudu oder was an die Stelle des Wudu tritt, wie der Tayammum unter bestimmten Umständen. Zweites Beispiel, die Qibla. Die Qibla anzupeilen, die Kaaba anzupeilen oder Makka anzupeilen oder die heilige Moschee anzupeilen, ist Voraussetzung für das Salah. Erfüllt man diese nicht, ist das Gebet ungültig. Tayyib. Allerdings wird umgekehrt, also das ist die Definition eines Schart. Ein Schart, wenn Schart nicht vorhanden ist, dann ist die Ibadah nicht vorhanden. Aber wenn der Schart vorhanden ist, heißt nicht, dass die Ibadah gültig ist. Deswegen, allerdings wird umgekehrt durch die Erfüllung des Schart die Ibadah nicht automatisch sahih. Was kann ja noch andere Schart geben? Es gibt ja noch Arkan, Säulen und so weiter. Beispiel, ein Schart für den Wudu ist Wasser. Ein Schart für den Wudu ist Wasser. Und nicht irgendwelches Wasser, sondern Wasser, das Tahur ist. Verwendet man eine andere Flüssigkeit, ist der Wudu nicht sahih. Benutzt man Tahur Wasser, ist der Wudu allein dadurch allerdings noch nicht sahih, denn es ist ja keine Garantie dafür, dass der Wudu korrekt durchgeführt wurde. Schauen wir uns Bedingungen, Beweise dafür an, für die Wichtigkeit der Niyyah und dass sie tatsächlich Voraussetzung ist für die Gültigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala betonte die Wichtigkeit der Absicht in folgender Ayah: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Nichts anderes wurde ihnen angeordnet, aufgetragen, als Allah zu dienen und ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, der Ikhlas. Und die Aufrichtigkeit der Ikhlas zeigt sich in erster Linie im Herzen oder ist in erster Linie im Herzen. Natürlich auch in den Taten, aber in den Herzen, im Herzen besonders. Und der Prophet, a.s.w., sagte einem Hadith, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. Taten werden immer mit Absichten verrichtet. Und jeder erhält, was er beabsichtigt hat. Insofern hat man den Wudu beabsichtigt beim Wudu, dann war es Wudu. Hat man allerdings etwas anderes beabsichtigt durch den Wudu, dann war es kein Wudu. Das heißt, jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt, entweder Belohnung oder Bestrafung. Manche Gelehrte, jetzt kommen wir zu der zweiten Ansicht in dieser Thematik. Also haben wir zusammenfassend gesagt, dass der Wudu eine Voraussetzung ist, ein Schart ist für die Gültigkeit, dass die Absicht eine Voraussetzung ist für die Gültigkeit des Wudu. Manche Gelehrte allerdings sind der Ansicht, die Niyyah, die Absicht sei keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu. Und das ist die Ansicht der Hanafiya von Sufyan al-Thawri. Und bei Imam al-Awza'i ist es sowohl beim Wudu als auch beim Tayammum. Sie sagen also, die Niyyah ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu. Sie sind der Meinung, der Wudu sei ein Mittel zur Verrichtung des Gebetes und nicht eine Ibadah an sich. Das heißt, nach dieser zweiten Ansicht, ist der Wudu die reine Reinigung, der Reinigungsvorgang, selbst wenn man etwas anderes damit beabsichtigt. Die richtigere Ansicht ist allerdings diejenige der Mehrheit der Gelehrten aufgrund der vorausgegangenen Belege. Ja, die vorausgegangenen Belege sind allgemein und schließen auch den Wudu mit ein. Und auch die Tatsache, dass dafür Belohnung ausgesetzt wird, beweist ja auch darauf hin, dass es für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht werden muss. Sonst ist es da keine gültige Ibadah. Dass die Belohnung also dafür ausgesetzt wird, bedeutet, dass es eine Ibadah ist. Und wenn es eine Ibadah ist, dann muss sie für Allah verrichtet werden. Also zeigt sich, dass die Absicht Voraussetzung ist. Und der Prophet a.s.w. sagte außerdem, Al-Wudu'u Shatrul Iman. Der Wudu stellt die Hälfte des Glaubens dar. Insofern ist der Wudu eine Form der Ibadah und nicht nur ein Mittel zu einer solchen. Deshalb bedarf es der richtigen Absicht. Wallahu a'lam. Was man beabsichtigen soll. Beim Wudu soll man beabsichtigen, den Hadath zu entfernen. Der Hadath, haben wir gesagt, ist die Unreinheit im übertragenen Sinne. Also ein Muslim, der Wudu hat, den nennt man Mutawadda, den nennt man Tahir. Wenn er allerdings auf Toilette gegangen ist, sein Geschäft verrichtet hat, dann ist er Muhdith und trägt in sich die Unreinheit im übertragenen Sinne. Hadath. Wie entfernt man diesen Hadath? Durch den Wudu. Und dann darf man eine Ibadah verrichten. Und dieser Hadath, den kann man nicht sehen oder messen oder so etwas, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Dinge festgelegt, die dazu führen, dass man in sich diesen Hadath trägt. Beispiel, nach manchen Ulama, wenn man eine Frau berührt oder nach manchen Ulama, wenn man sein Geschlechtsteil berührt. Aber bei allen Ulama, wenn man sein groß oder kleines Geschäft verrichtet hat. Insofern zeigt dieser, dann ist man Muhdith und trägt in sich den Hadath. Wie wird man ihn los? Indem man Wudu verrichtet. Kann man auch eine andere Absicht haben, wenn man den Wudu verrichtet? Ja, natürlich. Und das ist ja auch das, was hier vorgebeugt werden soll. Also ich kann verschiedene Absichten haben. Ich kann die Absicht haben, ein Wudu zu verrichten, um ein freiwilliges Gebet zu vollziehen. Ich kann auch die Absicht haben, ein Pflichtgebet zu vollziehen. Ich kann auch die Absicht haben, sündenfrei zu sein, weil ich Wudu mache und meine Sünden loswerden möchte und so weiter und so fort. Und bei all diesen Absichten stellt sich dann immer die Frage, darf man dann jedes Gebet damit verrichten, jede Ibadah damit verrichten, für die der Wudu Voraussetzung ist. Klassisches Beispiel, wenn man, um diese Fragen alle zu umgehen, sagt der Gelehrte, du sollst einfach die Absicht fassen, Tahir zu sein, rein zu sein, kein Hadath in dir mehr zu tragen, alles tun zu dürfen, was man, wofür man Wudu braucht. Und fertig. Besser als wenn man sagt, ich mache Wudu für ein freiwilliges Gebet zum Beispiel. Weil dann stellt sich nämlich die Frage, darf man damit auch ein Pflichtgebet verrichten? Und das ist jetzt das nächste Kapitel, 4.5.4. Nie für ein freiwilliges Gebet. Nach manchen Gelehrten darf man, wenn man den Wudu für ein freiwilliges Salah vollzog, kein Pflichtgebet verrichten. Die Malikiya Shafi'iya, eine Überlieferung über Imam Ahmad, Al-Qadi und Ibn Hamid haben diese gewählt. Ihr seht, das sind schon einige Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und alles basiert auf der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Du hast beabsichtigt, durch nur ein freiwilliges Gebet, also darfst du auch nur ein freiwilliges Gebet verrichten, sagen sie in diesem Zusammenhang. Also nach manchen Gelehrten darf man, wenn man den Wudu für ein freiwilliges Salah vollzog, kein Pflichtsalah verrichten, beziehungsweise wenn man den Wudu durchgeführt hat, um Koran zu lesen, darf man damit kein Salah verrichten. Wenn man allerdings beabsichtigte, diese Stufenweise? Naja, weil das freiwillige Salah beinhaltet ja das Koranlesen, richtig? Deswegen darf man auch Koran lesen damit. Aber das Koranlesen ist nicht unbedingt Salah. Wenn man allerdings beabsichtigte, ein Pflichtsalah zu verrichten, darf man alle Ibadat verrichten, die hierarchisch gesehen darunter liegen. Also alle. Diese Gelehrten stützen sich mit ihrer Ansicht auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wonach jeder das erhält, was er beabsichtigt hat. Das ist die erste Ansicht. Die richtigere Ansicht ist jedoch, dass man nach dem Wudu sowohl Pflicht- als auch freiwillige Gebete verrichten darf. Man kann also auch nach einem freiwilligen Wudu ein Pflichtgebet verrichten. Und das ist die Ansicht der Hanabila und der Hanafiya. Hanafiya sowieso, weil die Hanafiya, für sie ist ja die Absicht gar nicht relevant beim Wudu. Für sie ist der Wudu gültig, auch ohne Absicht. Deswegen darf man bei ihnen auch dann mit dem Wudu jede Form der Ibadah vollziehen. Die richtige Ansicht ist jedoch, dass man nach jedem Wudu sowohl Pflicht- als auch freiwillige Gebete verrichten darf. Man kann also auch nach dem freiwilligen Wudu ein Pflichtgebet verrichten, denn der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, La yaqbaru Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Wenn jemand von euch muhdith geworden ist, nimmt Allah dessen Salah nicht an, bis er den Wudu durchgeführt hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam machte bei dieser Aussage keinen Unterschied, für welche Ibadah der Wudu durchgeführt wird. Fertig. Bis er den Wudu durchgeführt hat. Für was hat er den Wudu durchgeführt? Hat er nicht genau definiert. Also darf man damit wieder ein Salah verrichten, egal ob es Pflicht war oder ob es ein freiwilliges Salah war. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Daraus folgt, dass ein Russel, der mustahab ist, genügt, auch wenn er für die zu verrichtende Ibadah wajib ist. Denn in beiden Fällen wird der große Hadath beseitigt. Also ergibt sich daraus, dass ein Russel am Freitag, sofern man diesen als Sunna ansieht, ausreicht, auch wenn man Junub ist. Und wenn man den Russel wegen Janaba durchführt, ist es nicht nötig, ihn für den Freitag noch einmal vorzunehmen. Um auf Nummer sicher zu gehen, schließt man beides in der Absicht ein. Also gemeint ist in diesem Zusammenhang, der Russel am Freitag ist ja eine freiwillige Ibadah, zumindest nach der Mehrheit der Ulama, rahimahullah ta'ala, und davon gehen wir auch aus. Der Russel ist Sunnah. Und wenn man jetzt am Freitag Junub ist, dann muss man diese Janaba, diese große Unreinheit, beseitigen. Das heißt, der Russel für die Janaba ist wajib. Sollte aber jemand morgens aufwachen, Junub sein und vergessen, dass er Junub ist und vollzieht den Russel für den Freitag, der ein freiwilliger Russel ist, und später erinnert er sich daran, dass er eigentlich nicht Junub war, muss er dann den Wudu, muss er dann den Russel erneut vollziehen? Laut dieser Ansicht, die wir bevorzugt haben, nein, muss er nicht, weil der Russel den Hadath beseitigt. Und das geschieht sowohl beim freiwilligen Russel als auch beim Pflichtrussel. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Dann kommen wir zur nächsten Fragestellung. Ein Wudu für mehrere Hadath. Also man hat mehrere Hadath in sich. Man hat einmal sein großes Geschäft verrichtet, einmal sein kleines Geschäft verrichtet, jetzt hat man zwei Hadath. So. Durch die Tahara, durch die Reinigung, die rituelle Reinigung, wie Wudu und Ghusl, wird der Hadath entfernt, selbst wenn es mehr als einer war. Sollte jemand also den Wudu aus mehreren Gründen durchführen müssen, wie zum Beispiel jemand, der vom Schlaf aufgestanden ist und seine Notdurft verrichtet hat, so genügt ein einmaliger Wudu, auch wenn er die Absicht nur für einen Hadath gefasst hat. Er hat die Absicht nur gefasst wegen Schlaf, den Wudu zu vollziehen, ist egal. Auch der Hadath durch die Notdurft ist dadurch entfernt. Dasselbe gilt für den Russel. Muss ihn eine Frau aufgrund von Janaba und Haid, Haid ist die Menstruation, muss ihn eine Frau aufgrund von Janaba und Haid vollziehen, genügt ein einmaliger Russel für beides, selbst wenn sie nur eines von beiden beabsichtigte. Wann fasst man die Niyya? Da die Niyya ein Schart ist, muss sie spätestens bei Beginn der Gesichtswaschung gefasst werden, denn die Gesichtswaschung stellt den ersten Rücken des Wudu dar. Man wäscht sich beim Wudu natürlich vorher dreimal die Hände reinigt seine Nase und spült seine Nase aus und Mund. Aber diese Sachen sind Sunna-Handlungen. Deswegen, wenn man die Absicht erst danach fasst, ist der Wudu trotzdem gültig. Aber wenn man die Absicht erst nach dem Gesicht waschen fasst, dann hat man ja einen wesentlichen Bestandteil des Wudu verpasst. Und das geht nicht. Das geht nicht. Sie darf auch kurz vor Beginn des Wudu gefasst werden. Danach darf keine lange Zeit verstreichen. Ja, weil die Absicht ist ja etwas, was vor der Ibadah geschieht und andauert bis am Ende der Ibadah. Wenn jetzt aber zu viel Zeit verstreicht zwischen der Absicht, die man fasst, und der Ibadah an sich, dann gilt das als Unterbrechung. Dann gilt das als Unterbrechung und steht ja dann nicht mehr im Zusammenhang mit der Ibadah. Beispiel 1, jemand beabsichtigt, den Wudu zu vollziehen, steht auf und geht ins Badezimmer und hängt sich sein Handtuch auf und dann macht er den Wudu. Aber das ist kein Problem, das ist eine kurze Zeit, die verstrichen ist. Aber jemand fasst die Absicht für den Wudu. Und dann legt er sich schlafen für eine Stunde und steht dann wieder auf und fasst keine Absicht mehr. In diesem Fall steht die Absicht nicht mehr im Zusammenhang der Ibadah und deswegen erfordert dies eine neue Ibadah, neue Absicht. Tayyib. Um die vollkommene Belohnung zu erhalten, sollte man den Wudu bei Beginn der ersten Sunna-Handlung, dem Waschen der Hände bis zum Handgelenk beabsichtigen. Fasst man die Absicht hingegen erst bei der Gesichtswaschung, wird man für die zuvor ausgeführten Sunna-Handlungen nicht belohnt. 5.7. Die Niyya während des gesamten Wudu beibehalten. Danach muss man sich die Absicht nicht während des gesamten Wudu vergegenwärtigen, sondern es genügt, sie am Anfang zu fassen und im Laufe des Wudu nicht mehr zu ändern. 4.5.8, das Aussprechen der Niyya. Für uns der letzte Teil, Schadatale für heute. Das Aussprechen der Niyya, weil manche Leute sprechen die Niyya aus, das heißt, sie sagen, was sie vorhaben. Sie sagen zum Beispiel, ich habe vor, jetzt den Wudu zu vollziehen oder ähnliches. Das Aussprechen der Niyya vor dem Wudu ist eine Bid'a und somit Haram. Es gibt keine Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemals die Niyya vor dem Wudu ausgesprochen hätte. Ja, das ist auch wichtig, weil wir haben so viele Überlieferungen über den Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba und in keiner einzigen sagen sie, jetzt musst du sagen, ich beabsichtige hiermit ein Wudu, ein freiwilliges Wudu, ein Pflichtwudu, ein Wudu für ein bestimmtes Salah oder ähnliches. Das alles gibt es nicht. Manche Gelehrte sind der Ansicht, es gibt, manche Ulama beziehen sich auf einen Gelehrten namens Ahmed ibn Abdullah Zubayri, einem Nachkommen von Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu. Er war ein schafi'itischer Gelehrte des 4. Jahrhunderts und der Ansicht, dass die Niyya ausgesprochen wird. Tamam? Weil hier sehen wir, ein Gelehrte des 4. Jahrhunderts, ja, eine 300 irgendetwas. Weil das ist natürlich kein Argument in der Religion. Und das zeigt, dass er der Erste war. Und was mit den ersten 300 Jahren? Niemand hat so etwas behauptet. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass das Wort Niyya von Ina stammt, nämlich der Imam Mawardi. Und Ina bedeutet Behälter. Der Zusammenhang besteht darin, dass das Herz für die Absicht einen Behälter darstellt. Folglich ist das Herz der Ort der Absicht und nicht die Zunge. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا